Deutschlandfunk. Interview. Der Bundestag zieht Konsequenzen aus dem schweren Hackerangriff und schaltet das Computersystem des Parlaments für die kommenden Tage ab, um es überarbeiten und erneuern zu lassen. Dazu bin ich jetzt verbunden mit Sandro Geiken. Er ist IT-Experte von der European School of Management and Technology in Berlin. Guten Abend. Guten Abend. Der Anlass für diese Maßnahme war ein Hackerangriff vor einigen Monaten. Wie gravierend war dieser Angriff? Ja, so richtig klar ist es nicht. Man weiß noch nicht genau, wer dahinter steckt. Das ist in dem Fall auch mal sehr schwierig rauszufinden und war auch dieses Mal nicht rauszufinden. Gerüchte haben gemunkelt von einem kleineren osteuropäischen Nachrichtendienst, könnte aber wirklich alles möglich gewesen sein. Das Problem war aber anscheinend, dass der Angreifer tatsächlich über längere Zeit im Bundestagssystem relativ ungestört drin war, wahrscheinlich im Moment auch immer noch drin ist, und dass er da nach Word-Dokumenten gesucht hat und hat in interessanten Personen, interessanten Prozessen. Sie sagen gerade noch drin ist. Der würde jetzt mit den Umbauarbeiten, die nun anvisiert sind, rausfliegen. Das wissen wir eben nicht genau. Also ich kenne verschiedene Fälle aus meiner Arbeit in der Spionageabwehr, bei denen man sehr viel grundlegender auf ganz anderen Systemebenen gucken musste, um die rauszukriegen. Ja, also es gab durchaus auch Fälle, wo man die Hardware komplett austauschen musste, also alles wegwerfen und neu machen. In diesem Fall wird ja quasi nur das Betriebssystem nochmal neu draufgespielt oder was auch immer die dann machen, so richtig geäußert hat man sich da nicht. Aber auf jeden Fall anhand der kurzen Arbeitszeit, die da anvisiert ist, kann es jetzt nur eine eher oberflächliche Reform sein. Versuchen Sie doch mal einem Laien zu erklären, was müsste eigentlich idealiter jetzt im Bundestag geschehen? Na, idealiter ist ganz einfach, man schmeißt alles weg, macht es neu mit komplett anderen Systemen und zieht dabei gleich komplett neue Sicherheitssysteme ein, macht ein paar sehr hart isolierte Systeme, die gar nicht irgendwie ans Internet rankommen, damit da nichts Neues draufkommen kann, wo so ein bisschen die vertrauliche Kommunikation laufen kann. Das wäre die Goldrandlösung, aber die ist natürlich sehr teuer und auch sehr umständlich, weil man da jetzt natürlich dann mit ein paar Wochen und Monaten Störung des Betriebs rechnen müsste. Was heißt teuer? Na, das wissen wir nicht. Es sind wohl so 20.000 Rechner. Man muss sicherlich nicht alle ersetzen, aber einen größeren Teil davon müsste man vielleicht tatsächlich dann ersetzen. Angesichts dieser Dimension, die Sie jetzt gerade sagen, lässt sich denn so ein System wie das im Bundestag, Sie haben gerade gesagt, vielleicht 20.000 Rechner, überhaupt schützen, oder muss man immer damit rechnen, dass, weil man es eben nicht so richtig schützen kann, immer irgendwie jemand mithört, mitguckt, mitspioniert sozusagen? Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Bei diesen sehr großen Systemen haben wir immer Probleme. Also auch bei den Konzernen oder bei Militärs, wenn diese sehr große Systeme haben mit vielen tausend Rechnern, da ist immer irgendwo ein Schwachpunkt, irgendjemand passt nicht auf. Da gibt es dann sicherlich auch Innentäter, die irgendwie mit reinkommen, gerade wenn Nachrichtendienste im Spiel sind. Und von daher kann man die eigentlich sowieso nicht so richtig gut sichern. Ja, man versucht also tatsächlich nur eine, so gut es geht, Sicherung irgendwie einzubauen. Und dann, da weiß man dann, dass man nicht alle Angreifer raushalten kann, aber zumindest die Unterintierten. Und wie oft müsste die pro Jahr sozusagen erneuert oder aktualisiert auf den neuesten Stand gebracht werden? Das hängt ganz von den Angreifern ab, wie beharrlich die sind. Aber die haben natürlich relativ geringe Kosten im Vergleich zu den Kosten des Verteidigers, sodass sie also durchaus immer wieder angreifen können. Aber was eigentlich immer eine ganz gute Maßnahme ist, ist einfach Systeme für sensible Prozesse zu parallelisieren und dann nochmal so ein kleines, ganz geschlossenes und sehr hart kontrolliertes, gesichertes Netz im Bundestag aufzubauen, wo dann solche Prozesse drüber laufen können.